Das ist die Heckert Bengert Sendung, die achte, das achte Menü heute Abend. Diesmal habe ich mich selbst eingeladen in den Metropa Speisewagen. In Dresden. Und ich sitze jetzt schon knappe 7 Minuten hier und ich bin immer noch nicht als Gast wahrgenommen worden und meine beiden Freunde, die mich hier eingeladen haben, das ist einmal PDD und Mikul Dejun. Ja, wir warten immer noch darauf, dass wir unsere Soljanka hier bekommen. Und danach haben wir natürlich Lust noch auf dem Herrengedeck, weil wir sind drei Jungs hier. Natürlich möchten wir auch Herrengedeck zu uns nehmen. Oder wie seht ihr das? Wir wollen auch Carolina. Also ich habe Pide geholt, wenn du damit auch so einverstanden bist. Aber jetzt hier schon die passende Musik angemacht, um schon mal auf die Pide einzustimmen. Was ist eigentlich eine Pide? Ja, ich werde es mal auspacken. Sonst so nicht so gut ist. Also den Jufka-Döner ist nicht so gut, kannst du nicht empfehlen, aber die Pide geht. Die Jufka-Pide ist voll in Ordnung. Also das ist sozusagen das, die Vorspeise, die wir jetzt serviert bekommen im Mitropa-Speisewagen. Eine Pide. Schon der Hauptgang. Mitropa ist nur ein Gang und der ist immer der Hauptgang. Sowieso, ja. Vielleicht, Paul, wenn du hier mal aufstehen könntest, würde ich dann das Tisch bitten. Und jetzt gibt's schon einen Sitz weniger im Mitropa-Speisewagen. Rausgehauen, ich bin draußen. Ciao. Ciao, Paul. Dejoui. Ja, so läuft das in der Fressort. Wir müssen mal noch jetzt hier ein... Ja, bitte einen Soundtrack, während wir noch einen Stuhl suchen. Für unseren Frühstücks-Dejoun. Der Pide-Soundtrack. Soundtrack. Ich habe die Pide schon mal angeschnitten. Gibt es jetzt klein gestückelt in Häppchen für meinen Kumpel Lou. Das bin ich. Übrigens, ich habe dir mal eine Thunfischpide mitgebracht. Ich habe selber Fleischkäse. Es gibt einmal Thunfisch und einmal Hackfleischkäse. Thunfisch ist das aus dem japanischen Ozean. Oh. Lecker, und der sieht auch aus wie Fisch. Ihr könnt das jetzt nicht riechen, aber die Jufku-Pide. Also die, ja, nur noch, ich wollte nochmal auf die Form zurückkommen. Die Form einer Pide ähnelt eines Fisches. Also wenn man die in der Mitte schneidet, dann hat die Pide quasi die Form eines Fisches. Ja. Da musst du nicht nur die Flossen dran denken. Ja, ist aber Brot, ne? Ja, ist Brot. Mhm. Aber nicht Bernd. Den lassen wir mal. Ja, wir sind im Speisewagen. Da sind solche Witze auf jeden Fall okay. Ich müsste ja nochmal was zum Ablauf der Sendung sagen. Ja, wir essen jetzt was. Wir sind im Speisewagen. Tuff, tuff, tuff. Und zwischendurch gibt es immer Speise-Soundbekleidung. Weiß ich ja irgendwie schon. Also, es schmeckt mir schon mal sehr gut. Ich habe jetzt mal eine mit Thunfisch genommen. Ja. Wie ist der Fisch? Ausgezeichnet, wirklich ausgezeichnet. Aber fangfrisch? Wir hatten ja im Vorfeld uns vorgenommen, dass wir das Ganze auch ein bisschen informativ gestalten wollen. Ne? Ja, wir haben aber noch Zeit. Willst du jetzt gleich alles verschießen? Nee, okay. Dann lass uns erstmal essen, das Bier vielleicht aufmachen. Ich habe noch ein Kellerfenster geholt, das war ganz witzig gerade, weil ich keine Kohle mehr einstecken hatte. Bin zum Spätshop gerannt und 5 Minuten jetzt vor Beginn der Sendung und habe ihn gefragt, ob er mir 2 Bier auf Kommis rausgibt. Hat er gemacht. Echt super Nachbarschaft, spitzenmäßig. Ist das Kellerfenster der Standard hier im Mitropa-Speisewagen? Ja, also, es war mal lange Scheiß. Also, es war mal... Es war mal lange Zeit Standard. Worum geht's hier überhaupt? Ja. Oh. Also, ich muss mal kurz die Taste drücken, damit ein Ton kommt. Also Peter esse ich jetzt gerade und Kellerfenster war eigentlich lange Zeit der Soundtrack des Lebens. Heute habe ich mal wieder diesen Soundtrack geholt, weil es relativ preiswert ist. Sonst trinke ich natürlich nur das Beste vom Besten. Champagner. Champagner. Ja, in meiner nicht vorhandenen Badewanne stapeln sich die Champagnerkisten. Nochmal Champagner. Und nochmal Kaviar. Ja, also Metropa-Musik hat ein aufwendiges Leben. Und das muss anscheinend irgendwie auch finanziert werden. Und deswegen ist ja viel auf der Bühne und auf den Bühnen dieser Welt unterwegs. Stimmt das so? Jetzt übertreib mal nicht, ne? Das ist meine Aufgabe. Zurück zum Hauptgang. Ja, ich muss sagen, das macht dem Metropa-Speisewagen alle Ehre. So in der Mitte ist es schon schmackhaft, aber so zum Rand hin wird es einfach zur Schuhsohle. Ja, wirklich. Also auf dem Metropa-Speisewagen, also erstens war nicht alles schlecht, was es zu DDR-Zeiten gab. Aha, Nostalgie-Verdacht. Ich sag nur damals, als ich noch jung war, habe jetzt neulich meinen Enkeln schon erzählt, war gar nicht alles so schlimm, wie jetzt in den Medien so breit getreten wird. Also wir hatten auch grün und es gab viel grüne Polizei. Es gab auch ab und zu Bananen, also ganz so war es nicht. In der Schlange. Also du hast schon ja einen starken Bezug. Hast du eigentlich Erinnerung an HO? Gesellschaften damals. Wie alt bist du jetzt schon? 83? 45. Jetzt mittlerweile. Aber ich meine, man sagt ja so, ab einem bestimmten Alter spricht man nicht mehr davon. Dann wird man nur noch jünger. Frauen fragt man nicht nach dem Gewicht. Nach ihrem Gewicht. Und sondern nach dem Gericht? Oder? Nein, das ist nicht mal aussehen. Das ist eine Weisheit, ne? Und älter aussehende Männer, die fragt man dann einfach nicht nach ihrem Alter. Man sagt dann einfach... Mann, siehst du gut aus. Schon ein bisschen was auf dem Kerbholz, ne? Hast du lieber Metropa-Musik? Ja, auf dem Kerbholz? Ja, muss meine Mutti fragen. Hast du Gefängnisvergangenheit? Ja, ich saß einmal in Untersuchungshaft mit 12. Das war ganz, ganz krass, weil habe ich auch ganz sehr geweint. Das war eine Verwechslung, da waren wir im Westen drüben und hat die Polizei so Jugendbanden gesucht und da ich da mit einem Westbekannten, der im gleichen Alter war, unterwegs war, haben die gedacht, wir gehören dazu und haben uns aufgegriffen und haben uns da den Verdacht untergeschoben. Und dann saßen wir bestimmt 2 Stunden in der Untersuchungszelle. Das war für mich total schlimm damals als 5-Jähriger. Deswegen die guten Erinnerungen an die HO-Gesellschaft. Das Schlimme kommt ja eigentlich noch, ne? Das war ja gute Bulle, böser Bulle, das Spielchen, das kennt ja eigentlich jeder. Aber was mir damals auch neu war, was ich bei meinem Gefängnisaufenthalt mit 2 Jahren nicht hatte, dass ich meinen Gürtel abgeben musste, weil die halt gedacht haben, ich erhänge mich. Krass, ne? Na, besser, dass du den abgegeben hast, nicht, dass es traurige Momente gegeben wäre. Besser den Gürtel als den Löffel abgegeben. Ja. Das ist eine echte Weisheit von dir. Ich habe jetzt hier so ein anderes probiert mit Fleisch. Ach, das, ja, war das Thunfischfleisch, genau. Ja, also, ja doch. Das wird, am Ende wird es trocken, ne? Vielleicht sollten wir nochmal was Flüssigeres spielen. Ja, was Flüssiges zu uns nehmen, ich mach mal ein Bier auf. Gute Idee. Okay. Eins für dich, eins für mich. Das ist ja aber sehr abstrakte Musik, die wir hier spielen. Wie kommt das denn eigentlich dazu? Ich glaube, das sind einfach auch Sachen, die passieren im Alter. Ich glaube, das Alter bedingt es, dass man abstrakt wird. Ja, das Umfeld wird doch abstrakter. Nee, ich bin ja der Meinung, ich bin normal und alle anderen sind nicht normal. Da stimme ich dir völlig zu. Du Unnormaler. Oh, der Zug rollt los. Ich glaube, nächste Station. Elend und Sorge? Nee. Sunshine Happiness? Das haben wir. Ich habe den Fahrplan gerade nicht im Kopf. Oh, Schranz Techno. Metropol Music 2010. Metropol Music 2010. Zum Wohl. Ah, danke für die Einladung. Das kommt bitte, ganz gut. Gern geschehen, bitte. Herr Opa! Ich hätte da gerne noch eine Opa. Oh, was haben wir denn hier noch? Thank you. Oh, wo sind wir denn mit dem Speisewagen gelandet? Das muss das Leipziger allerlei ist, vielleicht? Oh, ich glaube, wir sind weit entfernt vom Planeten Pop, habe ich das Gefühl. Oder? Was denkst du? Spielt es denn überhaupt eine Rolle, was ich denke? Nö. Okay. Also eigentlich ist es total unwichtig, aber eine Sache ist doch wichtig. Du hast eine Schallplatte rausgebracht. Ein Vinyl. Ja, denn Vinyl ist die wahre MP3. Und bist du dabei? So soll es sein. Ich habe gerade meine tiefe Stimme aufgesetzt, meine Radiostimme. Und ich hoffe, alle da draußen, die jetzt noch zugeschaltet haben um diese Uhrzeit, haben einen schönen Abend. Kommt gut durch die Nacht. Es ist sternenklarer Himmel hier über New Orleans. Ja, dann haben wir jetzt endlich mal eine Richtung, wo wir sind. Wow, ich bin total aus dem Wind im Häuschen von der Sicht aus dem Fenster meines Speisewagens. Ja, wir werden dann noch ein bisschen das bequatschen und bereden zu der Schallplatte. Aber nach davor eigentlich wäre doch cool, von dir noch live was zu hören. Was du eigentlich so tatsächlich machst, fernab von dem lustigen Potpourri, den wir gerade veranstalten. Dasselbe wollte ich dich gerade fragen. Du machst da sonst auch nicht sowas wie jetzt gerade eben. Nö, doch schon eigentlich mehr oder weniger. Okay, und was ist das da, was wir da jetzt gerade gemacht haben? Abstrakte Musik? Oder? Nein, Quatsch. Ja, natürlich. Klar, ich habe eine Platte gemacht. Also ich habe sie nicht allein gemacht. Das ist nicht Zeug von mir da drauf, sondern das sind Remixe drauf. Und dann geht's ja eigentlich auch. Ich meine, du bist ja am Samstag, glaube ich. Nee, morgen bist du auch mit dabei. Morgen in der Großstation hier in Dresden? Ja. Und ja, dann erzähl doch mal, was haben wir uns denn da vorgestellt? Ja, also ich stelle mich vor am Freitagmorgen. Und dann machen wir gemeinsam die Record-Release-Party von deiner Schallplatte. Also ich, das klingt schon mal sehr gut. Ich sage, Hut ab, Frau Mütze, das geht nach vorne, lieber Kollege. Ich bin ja ganz gespannt. Ich habe noch nicht mal die Möglichkeit gehabt, in deine Platte reinzuhören. Na, das können wir ja dann mit deiner Erlaubnis auch nochmal machen. Also es gibt da den Götterchaos-Remix und den Digital-Kreis-Mix, den ich euch vorstellen würde. Nee, Quatsch, Götterkreis und Digital-Chaos-Remix. Ach, wie witzig. Ja, ich habe heute früh einen Clown gefrühstückt. Und wie war er? Hat er geschmeckt? War das in der Vollpension des Speisewagens mit integriert? Ja und nein. Denn im ersten Abgang etwas bitter aufgestoßen und dann im Nachgang war er dann doch ein bisschen zäh, sage ich mal. Also ich habe mich auch wieder rausgeholt. Aber irgendwie ist er noch drin, ein Stückchen weit. Wie hast du den Clown rausgeholt? Naja, an der Zipfelmütze rausgezogen. Da war noch was übrig im Mund. Ah ja. Die Klingel nicht verdauen. Die Klingel. Also, es gibt mehrere Remix-Versionen von deinen eigenen Liedern auf der Platte. Von einem Lied. Und zwar von dem Lied Popmusik ist König. Das war auf der Im Land der Städte Platte drauf. Also Platte, nicht falsch verstehen. Auf der Im Land der Städte CD. Jetzt habe ich ja die Vinyl gemacht und wollte damit wirklich, also habe mich echt tierisch gefreut, dass ich die in der Hand hatte. Als dann alles fertig war, war krass viel Chaos im Vorfeld und ja, eigentlich war es immer mein Wunsch, mal eine eigene Schallplatte zu machen. Und damals, ich habe ja früher viel mehr Schallplatte gehört als heute. Nee, als es manch andere heute noch macht so. Und man wächst ja quasi. Weil MP3 ist die alte Schallplatte, wolltest du sagen. Ja, genau, weil quasi man wächst ja mit MP3 auf und viele kennen das gar nicht, aber ich hatte gestern schon so eine Diskussion mit jemandem, dass ich da der Meinung bin, dass das alte Vinyl, also das bekannte Vinyl, auch auf jeden Fall wieder Einzug in die Wohnzimmer halten wird, denn es ist einfach qualitativ eine viel hochwertigere Aufnahme und es macht viel mehr Spaß, es aufzulegen und es auch anzuhören. Und ich denke, es haben auch viele noch Plattenspieler, DJs werden es jetzt nicht unbedingt, wird es jetzt nicht mehr so werden, wie es mal war, dass sie alle DJs in Platten auflegen, weil es einfach viel einfacher ist, mit MP3s aufzulegen, weil du da nicht so viel Kisten mit dir rumschleppen musst. Ne? Aber ich denke, im Wohnzimmer wird der Plattenspieler wieder Einzug halten. Also hoffe ich sehr. Was ich mich jetzt noch frage, du sagst, du bist 45 und bist mit MP3 aufgewachsen. Wie geht denn das? Nee, ich bin 53, habe ich gesagt. 45? Keine Ahnung, vielleicht müssen wir mal kurz zurückspulen. Okay. Ich bin 17 und ich bin mit MP3s aufgewachsen. Nein, ich bin nicht, ich selbst bin ja nicht mit MP3s aufgewachsen, sondern die... Die MP3s sind mit dir aufgewachsen? Ich meine jetzt die jungen Leute, die jetzt so alt sind wie ich vor 2 Jahren, also 17, sind. Okay, da war wirklich der Clown im Kasper mit drin. Hey. Ich sag mal, hier. Prost. Schmecken lassen. Magst du von dir was vorführen, lieber mit Robamusik? Oder ist das noch zu zeitig für dich? Naja, ich trau mich nicht so richtig. Komm. Du bist doch souverän. Ich erwarte eigentlich auch noch einen Gast. Ich hoffe, dass der auch irgendwie nochmal kommt jetzt. Sollen wir noch auf den Gast warten? Ja, da könnte dann so im Background ein bisschen mitklatschen. Also ich würde mir das noch ein bisschen aufheben. Wir haben jetzt, wie viel Zeit haben wir denn noch? Oh, das ist noch ausreichend. Ich würde sagen, dann starten wir nochmal die Anfrage an den Opa. Und der Zug fährt in die nächste Station. Ich könnte allerdings noch einen meiner Lieblingstracks aus den letzten Jahren, könnte ich noch mal, den habe ich ja vorbereitet, den könnte ich mal anspielen. Also das ist nicht von mir, aber ist halt von jemand anderem. Was ist das für ein Track? Der nennt sich Pulse of Berlin. Oha. Ich bin ja gerade ganz woanders unterwegs. Aber schieß mal ab, bin ich ja mal gespannt. Also das ist ein spitzen MIDI-Track, den habe ich noch ein bisschen bearbeitet. Ich trinke Stierblut mit Dimitropa-Musik, das gefällt mir. Und noch ein Bier, weil da wurmt und das Herrengedeck angeflogen. Seid ihr gut drauf, gute Laune. Wie ist das Motto heute Abend? Gute Laune, gute Laune. Jo, das ist der Zug nach Sonderzughausen. Wir sitzen alle hier und schauen nach draußen. Spaßkeks, den du gegessen hast, den hab ich nicht verzehrt, deswegen hab ich nicht so viel Spaß. Spaß nach Maß. Gute Laune. Ich melde jetzt auch voll Freestyle und kann aber auch nicht Freestyle. Ja, das können nur die Besten. Aus dem Osten, aus dem Westen. Das ist der Rave. Der Schlager Rave. Und für den Bären aus dem Süden und in den Norden. Und hiermit sollten wir nochmal schöne Grüße raus an Onkel Looping. Ich bin dein Vater. Alles klar. du ein Netzpirat? Also mit Rubbermusik spinnt das Netzwerk der Gefühle. Musst du mal erzählen jetzt den Witz? Bitte. Ein bisschen hören, ja. Geht das? Kann man den streamen oder ist der nicht jugendfrei? Es ist noch vor 10. Nee, kann man machen, kann man machen. Also ein klassischer Musiker, ein Jazzmusiker und ein Popmusiker sitzen so im Kreis abends in der Runde und unterhalten sich, wofür sie denn die letzte Gage ausgegeben haben. Sagt der klassische Musiker, naja, ich habe mir hier einen Porsche gekauft, endlich, so kann ich mal flitzen und kann ein bisschen Vivaldi hören auf der Autobahn. Ja, sagen die anderen schön, Und der Popmusiker sagt, ja, ich habe mir jetzt mit meiner Freundin zusammen ein Haus gekauft, schön auf den Malediven, schön mit Pool und allem drum und dran. Und wir haben auch eine super Aussicht aufs Meer und das ist echt spitze, das haben wir uns echt einen langersehnten Traum erfüllt von unserer letzten Gage. Ja, und dann gucken sie beide so ganz fragend den Jazzmusiker an. Also dich quasi, Lou, bist ja auch Jazzmusiker im Prinzip, ne? Also man könnte jetzt denken, dass, also man könnte jetzt das auch personifizieren und sagen, du bist das jetzt quasi. Ja, und fragen den Jazzmusiker, ja, wofür hast du denn jetzt deine letzte Gage ausgegeben? Guckt der Jazzmusiker ganz betroffen und meint, naja, ich habe mir einen Pullover gekauft. Und die anderen meinen so, ja, na, ist ja schön, Pullover kann man immer gebrauchen, ne? Bestimmt ein Gucci oder so. Ja, und was hast du mit dem Rest gemacht? Und er sagt, wie mit dem Rest? Na, den hat meine Oma dazu gegeben. Ja, war lustig, lustig. Wow. Da brennt der Speisewagen. Nicht schlecht. Wo hast du den her? Frag mich nicht sowas, wo ich den her habe. Mir fällt noch ein Witz ein, soll ich den auch erzählen? Später vielleicht. Weil der Zug fliegt. Du bist hier der Zugführer. Nee, bin ich gar nicht. Ich habe hier so ein Steuerpult. Das ist eine Sendung und du bist der Zugführer. Ich habe hier ein Steuerpult. Ich habe hier ein Steuerpult. Jetzt lass mich doch mal ausreden. Das ist ja, erst kommt der Opa gar nicht und dann kommt er die ganze Zeit. Ich habe hier so ein Steuerpult und das ist wie bei so einer TT-Eisenbahn. Also bist du doch der Lokführer? Ja, in meinem Träumen vielleicht. Naja, meine Oma musste eben auch was dazugeben. Ein Signal. Ja, hattest du so Kindheitsträume? Hattest du eine Schmalspureisenbahn? Nee, hatte ich nie. Also hatte auch meine Großeltern nicht und mein Vater auch nie. Schade eigentlich. Also ich habe gern mit so einer Autobahn gespielt. Ich hatte meine Autobahn. So eine Rennerbahn, ne? Mit Looping. Das hatte ich nicht. Ich war dann doch eher der analoge Eisenbahntyp. Du warst dann einer von der Sorte, die dann immer zu mir gekommen sind und mit der Loopingbahn fahren wollten. Ja, genau, bis die Autos rausgefallen sind aus dem Looping. Das war natürlich das große Ziel. Wir hatten nur Matcher. Ja? Wie viele hattest du? Unzählige. Gab es einen Lieblingsmatcher? Ja, logisch. Ich glaube, das war dieser 911er. Porsche. Ja, was sonst? Also bei mir war es ein Feuerwehrauto. Ehrlich? Ja, da stehen auch Jungs drauf, ne? Mein kleiner Neffe, der hat auch Feuerwehrautos ohne Ende. Und Polizeiautos. Das ist halt so ein bisschen das Korn in meinem Auge. Das sehe ich. Ja, ich hab nicht derzeit ein Korn im Auge. Und damit meint er nicht das Schnapsgetränk? Nee, sicher nicht. Obwohl das eigentlich jetzt noch fehlen würde zum Herrengedeck. Ja. Naja, ich hatte. Was ist nochmal ein Herrengedeck mit Rubbermusik? Ein Herrengedeck ist ja im Ursprung eigentlich ein Bier und ein Schnaps. Und das kommt ja eigentlich auch so aus dem Osten. So. Und das wird aber in vielen Regionen auch anders getrunken. Manche kennen das auch als ein Bier mit einem Sekt. Und ich habe so eine Conclusion gemacht und habe noch einen Kaffee mit reingenommen. Und so ist eigentlich das Herrengedeck à la mit Rubbermusik entstanden. Und zwar besteht es aus einem Kaffee, einem Schnabus und einem Sekt. Und Lu, du kannst dich erinnern, wir haben das mal in Leipzig vor ein paar Jahren haben wir das mal ausprobiert, als wir an der Tanke saßen, Bocky schön gegessen hatten, haben wir das doch mal ausprobiert, ne? Mal bestellt und wenn du dich erinnerst, das war wirklich ein mega Kick. Also man musste zwar aufpassen, dass danach einem den Magen nicht ausräumt, aber so leicht umgekrempelt hat es das schon und das hat so diesen Kick, diesen Kickstimmung erreicht. Ja, ich würde das jetzt nicht jeden Tag zu mir nehmen wollen, aber so einmal im Jahr kann man das schon mal machen, in Herrengedeck. Wie Russisch Koks. Naja, weit entfernt davon, aber das geht natürlich in die Richtung. Es ist so eine Arbeitermentalität, ne? Karl-Marx-Stadt ist ja auch die Superarbeiterstadt. Ja, also ich war früher in meinen Jahren, jungen Jahren, Arbeiter in einer Fabrik in Chemnitz, Karl-Marx-Stadt. Damals hieß es noch Chemnitz, dann wurde es umbenannt in Karl-Marx-Stadt. Und dann wieder zurück nach Chemnitz benannt. Aber ich kann mich mit Karl-Marx-Stadt immer noch sehr gut identifizieren, da ich ja auch so ideologisch und utopisch eigentlich so ein bisschen in die Richtung tendiere. Karl Marx war ja ein guter Mann, ne? War ein kluger Kopf und hat auch viele kluge Sachen aufgeschrieben, die dann ja leider nur falsch verstanden wurden und falsch interpretiert wurden und eigentlich auch falsch umgesetzt wurden. Aber ich will jetzt nicht sagen, dass ich ein Kommunist bin, aber ich stehe schon dazu, dass ich meinen Mitmenschen auch gerne mal helfe. Ne? Also ich habe ja nur gehört, dass er seinen Schwiegersohn ziemlich verachtet hat und als Neger beschimpft hat. Ehrlich? Ja. Das fand er nämlich nicht so toll, dass da so ein Engels auch immer viel besser. Ah, zu spät, du Wendehals. Den Zug hast du verpasst. Auf welchen? Ich denke mal, die Leute, die das hier hören, die wollen das nie wieder hören, glaube ich, oder? Was? Würde ich jetzt am Radio sitzen und mir das anhören, würde ich denken, klasse, da wäre ich gern dabei. Ja, können sie ja auch. Ne? Jeder, der weiß, wo du wohnst, soll da mal einfach spontan vorbeikommen, dann haben wir noch einen Background. Stimmt, ja. Hm. Stimme. Da haben wir jetzt nur noch 20 Minuten, oder? Ja, gute. Also es ist noch alles möglich, alles noch offen. Dann sollte ich ja langsam auch mal dann den... Nee, wolltest du nicht auch noch einen Track performen? Heute nicht. Wenn, dann performe ich noch die nächsten 2 Tage. Wahrscheinlich am Samstag. Aber am Samstag, genau. Die Leute, die jetzt hier aus Dresden noch mit zuhören, ich hoffe, das sind ein paar, weil ich habe das heute über Facebook schön bekannt gegeben. Das ist das Netzwerk von der Oma. Die hören jetzt dich hier und die denken sich dann, oh Gott, wird es dann auch am Samstag laufen? Schauen wir mal. Nee, sag mal. Das kann ich nicht sagen, da muss ich meine multiplen Persönlichkeiten konsultieren, was dann da rauskommt. Weil ich hatte mir ein bisschen Schlager gewünscht von dir. Ja, Schlager ist ja eh mein Grundtenor. Genau, ein tiefer Schlager in die Magengrube kann nie schaden. Na, so bin ich nicht drauf, ich bin ja eher ein Peace-Softie. So siehst du auch aus. Mit meiner Gesichtstätowierung. Ihr solltet mal den Lou hier sitzen sehen mit seiner Brille, herrlich. Da sind rechts und links Gläser. So, nett lang schnacken, Kopf in den Nacken. Jetzt babbel mal dich hier nicht fest. Da muss ich jetzt mal hier den administrativen Ton einlegen, mein lieber Freund und Kupferstecher. Wir wollen hier schon nochmal was hören. Ne? Hacker Bangout geht straight um Musik und Beats und Rhymes. Das Rhythmuspult hat jetzt mal kurz Ruhe und ist im Betriebshof eingefahren. Und Mitropa-Musik wird, ja, so wie es aussieht, jetzt mal sich von sich was vorstellen von der Schallplatte, die du rausgebracht hast. Magst du dazu noch was sagen? Okay, also bleibt kommentarlos. Es gibt eine Schallplatte, da ist morgen eine Record-Release-Party. Das erlaube ich mir jetzt einfach mal noch so schnell vorzustellen. In der Groove Station in Dresden. Und wir hören jetzt von der Schallplatte, die morgen rauskommt. Das hänge ich noch mit dran. Wir hören jetzt von der Schallplatte ein Remix von Götterkreis Und am Samstag gibt es dann Teil 2 der Record Release Party in der Koralle mit DJ Digital Chaos und mit meiner Wenigkeit. Und jetzt kommt der Remix von Götterkreis. Tada. Thank you. das war der